Kundgabe 5837. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.12.1953. Ernste Mahnung, das göttliche Wort anzunehmen. Was euch von mir gegeben wird, das sollet ihr nicht leichtfertig zurückweisen, denn es ist gar köstliches Gut. Und ihr werdet es dereinst bitter bereuen, so ihr es erkannt habt, als das rechte Hilfsmittel zur Höhe, das ihr verschmäht habt und darum leiden müsset. Nehmet die Gabe an, die ich euch darbiete. Seid nicht störrig, weil euch die Art und Weise des Vermittelns nicht zusagt oder euch zweifeln lässet. Nehmet es an und prüfet es auf seinen inneren Wert. Und euer Herz wird euch das rechte Urteil fällen lassen, so wie ihr nur des Willens seid, das Rechte zu tun. Doch ihr schädigt euch über alle Maßen, wenn ihr euch eine Nahrung für eure Seele entgehen lasset, die euch kräftigt und ausreifen lässet. Eine Nahrung, die euch meine Liebe reicht, weil ihr schwach und elend seid an eurer Seele und weil ihr in dieser Schwäche nicht das ewige Leben erlangen könnet. Ihr seid geschwächte Wesen, solange ihr auf Erden weilet, ohne eine Stärkung vom Himmel. Ich allein nur kann euch das vermitteln, was eure Seele stärkt und ihr zur Höhe verhilft. Aus meiner Hand müsstet ihr die Nahrung für eure Seele entgegennehmen. Sie kann euch nicht gereicht werden von Menschen auf Erden, die sie selbst nicht besitzen. Sind sie aber selbst im Besitz dieser köstlichen Speise, so werdet ihr auch erkennen, dass es die gleiche Speise ist, die ich euch darbiete aus der Höhe. Es gibt nur etwas, das euch als Speise aus dem Himmel dargeboten werden kann. Mein Wort, das immer und ewig unveränderlich bestehen bleibt, das in aller Reinheit von mir ausgeht und von euch Menschen verlangend und dankend entgegengenommen werden muss, soll es seine volle kräftigende Wirkung haben. Und darum sollet ihr es von mir direkt entgegennehmen. Ihr sollet aus dem Quell des Lebens schöpfen, das erquickende Lebenswasser. Ihr sollet euch nicht verschließen, so es auch in eure Herzen eindringen will, denn ihr sollet wissen und würdigen, dass es meine direkte Ansprache ist, dass durch mein Wort die Verbindung von mir zu euch hergestellt wird. Ihr sollet diese ungewöhnliche Gnadengabe zu würdigen wissen. Wie leer aber gehet ihr aus, wenn ihr diese köstliche Gabe zurückweiset, wenn ihr glaubet, euch anderswo Ersatz schaffen zu können, wenn ihr meine Gabe gegen wertloses Geistesgut eintauschet, dem ihr keine Kraft entziehen könnet und das für die Reife eurer Seele völlig wertlos ist. Haltet euch allein an mein Wort, öffnet euer Herz weit, wenn ich euch anrede, wenn euch meine Himmelsgabe vermittelt wird, und lasset euch warnen, gedankenlos abzulehnen, was euch nimmermehr ersetzt werden kann, so ihr in geistiger Not das jenseitige Reich betreten habt. Erkennet mich und meine übergroße Liebe zu euch, wenn ich selbst im Wort zu euch herniedersteige, und glaubet es, dass ich euch nur helfen will, dass ich eure Schwäche und eure Not beheben will auf Erden schon und dereinst im geistigen Reich. Amen.